Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Schönen guten Tag, willkommen zu einer neuartigen Form von Die Elite. Herzlich willkommen zum Retro-Podcast. Ja, wir sind die Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung und live und direkt vom Charlottenplatz, tief unten drunter vom Charlottenplatz, berichten wir hier über die wichtigsten Dinge überhaupt. Genau. Und unsere Chefin Dolly hat uns befohlen, wieder auf Sendung zu gehen und euch mit dem neuesten heißen Scheiß aus der Verschwörungswelt zu versorgen. Genau, ihr habt's am Original-Intro erkannt. Also diejenigen, die das Original-Intro noch kennen. Ich muss mal schauen, wo es rumliegt. Ja, willkommen. Wir sparen uns natürlich das kurz vor Schluss heute auf, beziehungsweise, nee, da können wir einsteigen. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das kurz vor Schluss kriegen wir auf jeden Fall in beide Folgen unter. Mhm. Gut. Gut, ich hatte ja versprochen in der letzten Folge, dass wir kurz über Kolumbus sprechen. Ja, genau. Ich muss an dieser Stelle kurz mit dir schimpfen, weil wenn wir das im Original gemacht hätten, versprechen, dass wir in der nächsten Folge über irgendwas sprechen, dass wir das garantiert nicht gemacht hätten. Ja, wir hatten meistens sogar, wir haben ja sogar Gäste eingeladen, die noch nicht mal wussten, dass wir sie eingeladen haben, bis wir dann geschrieben haben, Leute, ihr müsst unsere Folgen schon hören. Die so, wieso sollen wir alle Podcasts hören? Wir so, das ist doch egal. Ja. Irgendein Idiot muss es euch doch mitteilen. Irgendwer hört uns, der euch hört oder der euch kennt oder was weiß ich. Wir machen das doch nicht selber. Richtig. Erste Staffel war so schön. Zurück zu Christoph. Zurück zu Christoph Kolumbus. Mal ganz kurze Frage. Also wir wissen schon vor Christus, dass die Erde eine Kugel war. Ja. Ja, also ganz ernsthaft, wir müssen auch noch dazu sagen, die Flat Earthler gehören nicht zur Verschwörungsgemeinschaft. Die sind irgendwie so ein komischer, seltsamer Haufen. Genau. Das sind Leute, die Drogen nehmen. Ja, so. Richtig. Und AfD. Das zur Erklärung. Genau. Wir möchten uns hier an dieser Stelle von der AfD distanzieren. Die haben wir nicht erfunden. Genau. Die haben sich einfach selber erfunden. Das ist so. Auch ein Drogenexperiment wahrscheinlich. Ja. Von ein paar Professoren. Die sind irgendwie ans Marihuana von ihren Studenten gekommen und ja. Man sieht was draus. Die AfD ist einfach der lebendige Beweis dafür, dass Wirtschaftswissenschaftler auch auf Drogen nicht unterhaltsam sind. Wenn Geschichtsprofessoren und BWL-Professoren zusammen kiffen, kommt sowas bei raus. So, haben wir geklärt. Christoph Kolumbus. Ja. Er wusste spätestens durch die arabische Welt, das ist eine Kugel. Ja. Ja? Und er wusste auch, er fährt gen Westen, kommt dann irgendwo im Osten raus und kommt. Jetzt die Frage. Ja. Warum dachte er, das wären Indianer? Also wegen Indien. Weil eigentlich hätte er doch viel weiter im Osten erst rauskommen müssen, bei den Chinesen oder Vietnam, Siam, Japan, irgendwo da, aber doch nicht in Indien. Ja, nein, er hat einfach gedacht, er ist da unten drunter vorbeigesegelt. Ja, aber da ist doch so viel im Weg. Nein. Da, doch. Wenn du weiter unten segelst. Da ist ganz Indonesien im Weg. Ja, von Indonesien wussten die doch noch gar nichts. Was? Indonesien war doch später. Ja, aber Indonesien ist doch das, was du dann dran hast an Siam da und so Vietnam, Burma und allem Gebimsel da. Also sie wussten doch sicher, dass da was ist. Also du siehst von wenn du in Bremerhaven stehst, mit dem Rücken zu Bremerhaven, weil Bremerhaven möchte man sich ja nicht anschauen. und du Richtung Nordsee guckst, dann siehst du noch nicht mal den weitesten, entlegensten Punkt von Deutschland, nämlich die wunderschöne kleine Insel Helgoland. Glaubst du ernsthaft, nur weil Australien größer ist, sieht man das, wenn man in Siam steht mit dem Rücken zu Siam? Nee, aber es geht, also Marco Polo war doch auch in China. Ja, aber der ist nicht mit dem Schiff dahin gefahren. Marco Polo ist zu Fuß gelaufen. Marco Polo war ein früher Mensch, der aufs Auto verzichtet hat und deshalb mögen die bei Daimler ihn nicht. Genau, aber deswegen ist der ja quasi, der war ja drüben und hat dann kam dann wieder zurück und der wusste ja, er ist über Indien und dann über China und dann oben über Japan, hat dann noch in Nordkorea vorbeigeschaut. Ja. Kim Jong-un erfunden und, oder nee, Kim Jong Sung hieß der. Kim Il-sung hieß der erste. Kim Il-sung, genau. Kim Il-sung. Er hat den quasi erfunden, der saß dann da, bis irgendwann in Nordkorea Trubum entstanden ist und dann. Richtig. Ja? Ja, gut, aber ich frage ja nur mal, weil eigentlich müssten die amerikanischen Ureinwohner heutzutage Chineser heißen oder keine Ahnung, Japanser. Nee, also Christoph Kolumbus ist eigentlich ein frühes Beispiel für moderne Managementmethoden. Man nennt es einfach so, wie man es gerne hätte und kann dann behaupten, dass man hat, was man will. Okay. Gut, wollen wir zur ersten Kategorie kommen? Ja, wir haben hier so Dingsies, ne? Oder? Genau, wir haben hier Dingsies. Die Verschwörung der Woche. Meine Fresse, sowas sollten wir uns regelmäßig zulegen. Ja, also, wir kommen zur Verschwörung der Woche. Ja, was hast du uns mitgebracht? Ich hab mitgebracht eine ganz große Verschwörung. Oh, eine ganz große Verschwörung. Die SPD. Nein, noch größer. Noch? Ja gut, so groß ist sie nicht mehr, hast du recht. Es gab die Tage mal einen großen Streik von Drehbuchautoren. Ja, habe ich von gehört. Genau, weil sie Angst hatten, dass die KI ihren Job übernimmt. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt eine ganz kurze kleine Geschichte, und zwar weißt du, was Fanfiction ist? Ja. Genau. Und Fanfiction ist ein Teil des Problems in der Verschwörung, nämlich die große Lore-Verschwörung. Ja. Die große Lore, also Fanfiction ist dann quasi das, was daraus eskaliert. Fanfiction ist quasi alles, was irgendwie so eine Lore ausmacht. Und das Schöne daran ist, du kannst quasi, du hast einen Film und in diesem Film, ja, oder in diesem Buch oder in diesem Videospiel, auch in diesem Videospiel ist immer schön, tauchen so Triggerworte auf, wie zum Beispiel in der letzten Saison oder der Vorjahressieger ist oder ja, also oder du hast zum Beispiel damals bei der Krönung und sowas. Und diese ganzen Geschichten, da entspinnt sich dann so eine Lore drumherum und daraus entsteht dann noch Fanfiction und im Grunde hast du ganz, ganz viel Content, der überhaupt nicht in diesem Film zu sehen ist, aber durch diese Existenz von Lore werden Dinge viel größer, als sie eigentlich sind. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist eine Verschwörung, weil im Grunde hat irgendwer sich da mal entschieden, wir entwickeln jetzt einfach Lore. Wir haben, unsere Geschichte ist irgendwie dünn wie ein Jungfernhäutchen. Können wir da nicht ein bisschen Lore drumherum schaffen? Ach, weißt du was? Wir holen uns noch ein paar Nerds und die erzählen einfach die Geschichte. Und das Schöne ist ja, wenn du dann so Nerds hast, die durcheskalieren und Scheiße schreiben, die dir nicht gefällt, dann sagst du einfach, nein, das ist ein anderes Universum. Das ist Expanse, das ist Legende. Extra. Das ist Legenden. Das ist definitiv nicht kanonisch. Ja. Und vor allem, Kanon kennt jeder aus der Schule. Kanon ist das, was du im Musikunterricht immer zum Kotzen fandst. Aber du konntest zumindest untergehen in der Masse, weil beim Kanon gab es so viele Stimmen. Du konntest einfach bei irgendeiner mitsingen und dann hat das funktioniert. Mhm. Und ja, also das ist die große Lore-Verschwörung. Ja. Ja. Ja. Also im Grunde Stories, die dünn sind wie nichts, aber du lässt einfach Fans dran arbeiten und hast dann quasi die Exit-Strategie. Oh nee, das gehört da gar nicht dazu. Wie erklärt diese Verschwörung die Existenz von Debatten über Handelsverträge in galaktischen Senaten? Du siehst ja, du siehst, also da ist ja dann das Schöne, wenn du merkst, dass so eine Law tatsächlich funktioniert, kannst du quasi auch noch Expansions draus schaffen. Ja. Also zum Beispiel die Hohe Handelsrepublik hat sich nicht durchgesetzt, ja, aber war eine Spin-off-Idee. Die haben es quasi angetriggert zu probieren. Handelsverträge, Steuerpolitik in der Galaxis, könnte das ein Thema sein? Aha, und dann hast du gesehen, nee, es hat so nicht so funktioniert. Du hast auch beispielsweise große, langohrige Watschelwesen im Wasser. Ja. Du merkst die Wasserwelten später, du siehst nichts mehr davon. Also du hast zwar später Admiral Akbar. Ja. Aber du siehst nie Mon Cal. Ja gut, ich meine, du hast dein ganzes Geld mit Wüsten verdient, dann kannst du nicht plötzlich die Wüsten fluten, oder? Ja genau, aber du siehst, sie hatten quasi mal eine Stadt in den Wolken, das haben sie dann irgendwie auch nicht weiter, sondern sie haben immer wieder dieses Zurückkehren in die Wüste. Ja. Aber diese Wasserwelt mit den Gangen, sie hat sich nur einmal irgendwie, und dann hat sich das nicht durchgesetzt und dann hat man es sein lassen. Ja, ja, ja. Also das heißt, Episode 1 war auch nur eine Fanfiction. Verstehe ich das richtig? Das war auch ein schlechter Drogentrip quasi. Ich hatte. Aber man hat das zumindest mal als kanonisch bezeichnet. Also das ist das Witzige. Da hat man einfach gesagt, okay, das hat der Chef selber geschrieben in irgendeinem wilden feuchten Traum. Also feucht vor allem, weil Wasser. Ja. Erinnerst du dich? Das war auch das Einzige, glaube ich, was an dem Traum feucht war. Ansonsten war der, glaube ich, ziemlich dröge. Ja, ich find's ja viel witziger, um mal diese Nummer auch noch hochzuziehen, und zwar, erinnerst du dich an Episode 1, die Szene, wo die Droidikas anrollen und Qui-Gon Jinn und Obi-Wan stehen da? Ja. Und wehren die Schläge ab? Ja. Und können dann irgendwann nicht mehr? Ja. Was machen sie dann? Weglaufen, oder? Ja, und zwar mit Godspeed. Ah, das, ja? Ist Jedi, also mit einem, das ist, glaube ich, das erste Mal, wo man das sieht, ne? Es ist das einzige Mal, wo man das in der Reihenform sieht. Du siehst es in Computerspielen später 1000 Mal, aber im Film siehst du es nie wieder in der Form. Ja, wobei wir müssen sagen, die Jedi Speed ist schon vor Episode 1 erfunden worden. Die gab's in Jedi Knight auf jeden Fall schon. Und da ist ja in Videospielen, ja, ja. In Videospielen siehst du sie, aber du siehst sie nie in Filmen. Ja. Außer an dieser einen Stelle. Weil du könntest jede andere Szene, die irgendwann später kritisch wird, könntest du mit Jedi Speed teilweise ganz ganz gut rocken, aber das ist eben nicht so. Ja, die macht es halt eine launische Frau. Ja, das ist ein One-Trick-Pony. Der Trick funktioniert genau ein einziges Mal im Film. Ja. Ansonsten nie wieder. Ja, aber also wir wissen ja beide, dass Star Wars sowieso nur eine große Fanfiction auf einen sehr viel größeren Science-Fiction-Epos ist. Nämlich auf Dune. Und du weißt ja, du erinnerst dich an den Dune-Film? Ja. Was zeichnet die Welt aus, wo die Atreiden herkommen? Nämlich Caladan. Wüsten. Nee. Wüsten. Nein. Caladan. Caladan, keine Ahnung. Caladan, da wo dieses Raumschiff landet und dieser Herold kommt und was vorliest, da regnet's, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall ist Caladan auch eine Wasserwelt. Ah. Wo die Atreiden eigentlich herkommen. Also, sind es also eigentlich Gungans? Es sind eigentlich Gungans, ja. Und es spielt in Dune, also im klassischen Dune-Zyklus spielt das jetzt keine so große Rolle, aber selbst das haben sie geklaut. Selbst das, ja, hat George Lucas geklaut. Ja, Arrakis, Tatooine ist jetzt nicht so weit entfernt. Das ist eigentlich so die Apple-Microsoft-Logik, oder? Also du erinnerst dich, du weißt ja, warum Microsoft den Doppelklick hat? Nein. Weil Apple einen einfachen Klick hat. Ja. Okay. Du weißt, warum der Mauscursor bei Microsoft weiß ist? Weil er bei Apple grau ist? Weil er bei Apple schwarz ist. Ah, okay. Genau. Also in der Zwischenzeit. Du weißt, warum die Taskleiste bei Windows unten ist im Standard? Ist sie bei? Weil sie bei Apple oben ist. Okay. Aber unten ist nur diese komischen Kreise. Ja, das ist die Iconbar. Okay. Das ist die Iconbar. Die konntest du bei Windows was war es, 7, 8 irgendwann? Nee, bei 7 und davor bei, boah, was anderes. Gab's das bei Vista schon? Du konntest dir so Icon-Bars an die Seite und an die Spitze tackern. Okay. Ich bin ja mehr so. In Notfall konntest du auch unten, aber war okay. Schwierig. Ich bin halt mehr so für Tequila-Bars, deshalb bin ich da nicht so firm. Ja, aber Fakt ist auf alle Fälle, diese Icon-Bar unten, die ist ja auch erst später entstanden. Also da war ja der Mac schon ein bisschen weiter. Okay. Deswegen, aber ja, du einfach wegen dieser Copyright-Verstöße. Und deswegen hat auch Tatooine zum Beispiel zwei Sonnen. Weil Arrakis nur eine hat. Ja. Ja, das ist vollkommen logisch. Aber, ja. aber streng genommen sind dann ja die Star Wars Fanfictions nur Fanfictions auf Fanfiction. Das ist quasi Meta-Fanfiction. Und dass Mark Zuckerberg sich da noch nicht drüber beschwert hat, das irritiert mich. Naja, wusstest du übrigens, wie, also wenn du Dune nimmst, ja. kannst du Dune durch eine Verschlüsselung jagen, mhm. und dann kommt Star Wars raus. Weißt du, welche Verschlüsselung das ist? Diese Gottescode-Nummer, die auch für die Bibel funktioniert? Nein, du musst das mit THX 1138 kodieren. Ah, das ist klug. Ja, damit dürften wir aber auch schon durch sein mit dem Thema. Also ganz einfach, wenn Dinge eine dünne Story haben oder einfach wenig Content haben, erzähl einfach aus den Spielen davor. Das ist ja auch so schön, wenn du zum Beispiel so Rock'n'Roll Racing siehst. Rock'n'Roll Racing, du hast immer das Gefühl, dass es da eine Vorsaison gab schon mal. Mhm. Eine Saison davor. Okay. Ja. Selbst in solchen Geschichten. Rock'n'Roll Racing, sagt dir was? Nein. Silicon Synapse? Nein. Dann solltest du dir den Super Nintendo ausgraben und dir mal Rock'n'Roll Racing anschauen, denn ist ein sehr angenehmes Spiel und ist von einer Firma, die später Schneestürme gemacht hat. Okay. Um das den Kreis wieder zu schließen zu Wüsten, Schneewüsten. Ja. Wenn so ein Blizzard hinwegfegt, ist alles eingeeist. Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Ein eisiges Thema wird es ja wohl jetzt auch vielleicht geben. Mal schauen. Wir kommen zu einer anderen Rubrik. Aus Prinzessin Zeilenendes Nähkästchen. Es wird das Gegenteil. Es wird sehr sonnig. Denn es begab sich, dass mir eine Geschichte kolportiert wurde und wir endlich das Geheimnis gelöst haben, wie Menschen eigentlich schwul werden. Ich dachte, das Problem ist schon längst geklärt. Es ist kein Problem, es ist nur ein Geheimnis. Na, für manche ist es ein Problem. Also, ja. Ja, was denkst du? Okay. Was denkst du? Wie ist es gelöst? Ich dachte, das findet einfach dadurch statt, dass du es in der Schule den Leuten erzählst, dass es das gibt. Sobald du in der Schule einfach einen nackten Jesus da hinhängst und einen zweiten nackten Jesus daneben, ja. und die hängen dann aneinander, dann hast du quasi in der Schule schon so. Ja. Deswegen muss ja Jesus untenrum was tragen, damit die ganzen Jungs nicht schwul werden. Ja. Na, das dachte ich auch sehr lange, aber ich wurde eines Besseren belehrt vom Vorgesetzten eines Bekannten, Modell Boomer, also nicht der Bekannte, sondern der Vorgesetzte, weil wir wissen alle, dass Bekannte nie Boomer sind, sondern nur Vorgesetzte. Er sich äußerte dahingehend, dass er ja auf seinem Urlaub auf Mallorca in Urlaub, wie sich das gehört hat, oder Mallorca, wie die Boomer unter uns, die Connoisseure sagen, dass er halt seinen Urlaub auf Mallorca, wie gesagt, verbracht hat und einen veritablen Sonnenbrand mitgebracht hat. Und auf die Frage, warum er sich nicht mit Sonnencreme eingecremt hat, halt geantwortet hat, dass er ja nicht das Sonnencreme schwul macht. So. So einfach ist es. Und dann habe ich drüber nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht. Und dann war es irgendwie auch plausibel, weil also sich mit Sonnencreme einreiben ist ja quasi wie Bukake-Party feiern. Okay, du musst jetzt unseren Elite-Bombardanten und Elite-Bombardanten, die es übrigens in der ersten Staffel noch gar nicht gab, kurz erklären, was eine Bukake-Party ist. Ja, viel Spaß. Das Gute ist, dass ich das den Elite-Bombardunten nicht erklären muss, weil die wahrscheinlich schon mal auf einer waren. Bukake ist die vor allen Dingen im Japanischen bekannte Sexualpraktik, wo man eine kniende Person hat, auf die nach und nach von sehr vielen Herren oder anderen männlichen Wesen ejakuliert wird. Ja. Das ist der ganze Zauber von Bukake. Da muss man gar nicht so viel erklären. Das ist eigentlich sehr selbsterklärend. Können Frauen nicht auch da teilnehmen und squirten? Das ist was anderes. Ah, ja. Ja, wichtiger Unterschied. Aber das hat mich dann, also als ich das gehört habe, dachte ich mir, ja, endlich, jetzt weiß ich, wie es dazu kam. Ich kann es nachvollziehen. Deshalb danke, Mama, an dieser Stelle. Was mich aber zu der Frage geführt hat, also was führt eigentlich noch dazu, dass man schwul wird? Also du hast ja schon nackte Jesuskinder erwähnt, die in der Schule hängen. Fällt uns noch mehr ein, wie man Leute schwul machen kann? Also ich kann sagen, Modern Talking schafft's nicht. Ja. Hat's bei dir nicht geschafft. Das hat bei mir nicht dazu geführt, deswegen. Was hat bei dir dazu geführt? Dass ich nicht schwul wurde, meinst du? Ja. Ich sag ja, ich bin, glaube ich, ganz vielen Sachen aus dem Weg gegangen. Ja. Muss mal überlegen. Ja. Was habe ich denn beispielsweise getan? Oder was haben andere getan, die jetzt möglicherweise schwul sind, was ich nicht getan habe? Ja. Du hast dich ja offenbar, also wie diese Theorie, ist ja keine Theorie, es ist ja eine Wahrheit. Also er ist ein Boomer, Boomer verkünden die Wahrheit. Du hast dich also nie mit Sonnencreme eingerieben, müssen wir an dieser Stelle festhalten. Doch, Sonnencreme haben wir benutzt. Dann war das keine echte Sonnencreme offenbar, weil. Oder du möchtest uns hier an dieser Stelle was erzählen? Nein, also Sonnencreme ist es tatsächlich nicht gewesen bei mir. Also wir haben, vielleicht haben wir, genau, ich hab den Unterschied. Ja. Wir haben Sonnenmilch benutzt. Ich wollte gerade sagen, das waren doch bestimmt Sonnenmilch oder Sunblocker oder sowas im Spiel, oder? Na, also wir haben Sonnenmilch benutzt, ja. Genau. Wir haben keine Sonnencreme benutzt, als ich Jugendlicher war, sondern Sonnenmilch. Okay, ja. Sonnencreme macht schwul, Sonnenmilch nicht. Ja, das klingt plausibel. Ja, durchaus. Gut, lass mal überlegen. Ich hab in meiner Jugend auch beispielsweise nicht Star Trek geguckt. Ja. Dann habe ich ja später für mich so ein bisschen. Ja gut, wenn man aus dieser orientierungslosen Phase raus ist, wo man sich seine sexuelle Orientierung sucht, dann ist das, glaube ich, ungefährlich. Ich außer Sonnencreme also, halt, ne? Das bis ins hohe Alter. Also ich weiß zum Beispiel einen markanten Unterschied zwischen dir und mir. Ja. Der tatsächlich ein richtig markanter Unterschied ist. Ja. Also Star Trek habe ich hin und wieder mal irgendwie bei Freunden oder sowas mitbekommen. Ja. Und auch die Filme logischerweise gesehen in meiner Jugend. Aber also ich habe es aber nicht regelmäßig geguckt. Aber ich hatte einen Unterschied, der wirklich elementar zwischen dir und mir ist. Ja. Beispielsweise. Ich habe die gute Serie mit Bruce Boxleitner geguckt. Du hast Babylon 5 geguckt. Es gibt eine gute Serie mit Bruce Boxleitner? Oh mein Gott. Ja, natürlich gibt's eine gute Serie mit Bruce Boxleitner. Möchtest du etwa implizieren, dass Bruce Boxleitner nicht per se ein schlechter Schauspieler ist? Es gibt tatsächlich eine gute Serie mit Bruce Boxleitner. Das kann ich gar nicht glauben. Also, du siehst mich gerade hier an dieser Stelle ungläubig und sprachlos, wenn auch sehr wortreich sprachlos, dass du hier ernsthaft behauptest, dass es eine gute Serie mit Bruce Boxleitner gibt. Also. Ja, an der Seite von Kate Jackson. Wer ist Kate Jackson? Ist das eine von den Jackson 5 oder was? Nein, das war die Schwester von den Jackson 5 wahrscheinlich. Ah, okay. Nein, also tatsächlich, du kennst nicht Agentin mit Herz? Und Bruce Boxleitner hat die Agentin mit Herz gespielt. Nein, er spielte Lee Stetson. Der hat einen Hut gespielt. Ja, genau. Er spielte einen Hut namens Lee. Also, ich muss zugeben, ich würde Bruce Boxleitner noch nicht mal zutrauen, genug Charisma zu besitzen, um einen Hut zu spielen. Ja, ich muss dazu sagen, wenn man sich tatsächlich mal die Filmografie von Bruce Boxleitner anschaut. Naja, also dann steht da mit Tron natürlich eine Perle drauf. Ja, aber jetzt pass auf. Nee, wir reden ja nur von seiner Serie, von seinem Serienschaffen. Ach so. Das ist so herrlich. Er hat eigentlich ursprünglich mitgespielt in Durch die Hölle nach Westen. Okay. Dann hat er Agentin mit Herz gedreht und später dann Babylon 5. Ja. Also von Western zu Krimi-Schmonzette zu Babylon 5. Also ja, es ist ein stetiger Abstieg wahrscheinlich. Beziehungsweise eigentlich ist es wie ein gutes Drama aufgebaut. Ja. Der Höhepunkt ist genau dazwischen. Ja, zwischen den Serien. Naja, Tron ist 82 und dann Agentin mit Herz. Also wenn du so willst. Erst den Western, dann die Höhepunkte Tron und Agentin mit Herz und dann Babylon 5. Ja. Also den Niedergang quasi. Mhm. Also Babylon 5 macht schwul. Okay, ja, damit können wir leben. Das sollte man übrigens in Podcasts nicht so groß sagen, weil es gibt Babylon 5 Podcasts, die sind extrem angepisst, wenn man überhaupt irgendwas über Babylon 5 sagt. Gibt es also immer noch Babylon 5 Podcasts aktuell? Also klar, also es wird wohl eine Zeichentrick- oder Animationsserie geben, aber haben Babylon 5 Podcasts noch eine Daseinsberechtigung aktuell? Außer um Teil der Babylon 5 Lore-Verschwörung zu sein. Also ich weiß es nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, man sollte sich nicht mit Babylon 5 Podcasts anlegen. Da sind einfach Menschen, die ich ja. Andersrum wird ein Schuh draus. Babylon 5 Podcasts sollten sich nicht mit uns anlegen. sonst werden sie schwul. Ah. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob die nicht möglicherweise schwul sind und vielleicht haben wir uns damals tatsächlich quasi ja mit einem schwulen Podcast eingelassen. Oder angelegt. Sehr, weiß man's? Unanständig fast schon. Okay. Ja, ich schau gerade mal, ob die noch existieren. Ja. Genau. Also während du nachschaust, erschreckend, ja, es gibt sie noch. Also produzieren die auch neue Folgen oder sind sie nur noch da? 29. August 2023, der lange Weg nach Scheibe. Der Scheibe. Krasser Scheiß. Okay. Ja, also es gibt also auch noch den schwulen Babylon 5 Podcast. Das ist mir. Ach. Naja, grau, mein Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldener Baum. Mehr sage ich dazu auch nicht. Gut, dann lass mal überlegen, was könnte es denn noch sein? Hast du denn irgendeine Sportart? Du hast ein Blasinstrument gespielt. Ja. Damals im Ferienlager. Das war aber eine Flöte, das ist ein Holzblasinstrument, bitte, danke. Ja, aber ja genau, möglicherweise könnte es daran liegen. Blechblasinstrumente machen schwul. Ja, das ist auch eine gute Theorie. Das würde auch erklären, warum die Bayern häufig so ein bisschen wie Putin sind, so mit diesem unterdrückten schwulen Hass, weil selbst schwul. Ja. Klingt plausibel. Und ab jetzt werdet ihr, liebe Elite-Bombardantinnen und Elite-Bombardanten, Blechblasorchester mit ganz anderen Augen sehen. Ja. Das ist die ganze traurige Wahrheit. Ja. Ach, schön. Ja, also ich habe heute Morgen an der Ampel auch noch drüber nachgedacht, so als mir das so einfiel in der Vorbereitung. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich auch der Erste war, der über diese Ampel drüber war. Vielleicht ist ja auch, macht schnelles Gehen ja auch schwul? Nee, schnelles Gehen ist, kann ich auch. Ja, aber machst du es auch? Gelegentlich schon. Ja, ich mach das immer. Also zügiger Schritt, mit meiner Schrittgröße natürlich logischerweise. Ich habe ja so kurze Beinchen. Ja, aber du hast einen großen Schritt. Ja, kurze Beinchen und dementsprechend die Schrittlänge ist jetzt nicht so. Ja. Dass man sagen kann, ich bin irgendwie der große Riese. Ja, du weißt doch, es kommt nicht auf die Länge an, es kommt auf die Frequenz an. Apropos Riese, erinnere mich, ich muss dir noch eine Riesengeschichte erzählen. Ja. Okay, also das macht nicht schwul. Schade, das ist eigentlich nur ein klassisches Klischee, aber okay. Ja, Moment, schnelles Gehen können ja viele. Schnelles Gehen müssen ja logischerweise auch Polen gelernt haben. Ja, aber wir nennen es auch Gaywalking. Und schnelles Gehen musst du eigentlich auch machen, wenn du irgendwo in der dunklen Ecke von irgendwelchen Menschen mit Kapuzen verfolgt wirst. Ja, aber dann bist du ja meistens irgendwie schwarz oder schwul oder beides. Ja, genau, aber wenn du kannst ja zum Beispiel auch schwarz sein, ohne schwul zu sein. Das geht. Das halte ich für ein Gerücht. Also so viele schwarze Pornodarsteller, wie ich schon gesehen habe, müssen ja einfach alle schwul sein. Das ist eine ganz interessante Geschichte, habe ich letztens gelesen. die schwulen Porno-Szene ist geprägt von Darstellern, die teilweise gar nicht schwul sind. Sag bloß. Weil da kann man gut Geld verdienen. Ja. Kapitalismus makes people do things they don't do normally, ne? Ja, ja, also mal ganz ernsthaft, also ne, was macht schwul und was macht nicht schwul? Wenn man seinen Penis in ein Popoloch reinsteckt, macht das nicht schwul. Nur wenn man sich einen Penis in sein Popoloch reinstecken lässt, macht das schwul. Ach so. Ja, und wenn man nur homo sagt, dann darf man sogar einen Penis in den Mund nehmen. Okay, dann haben wir das jetzt, glaube ich, an dieser Stelle mal geklärt. Also, wir kommen, glaube ich, wieder auf die Tatsache Babylon 5. Ja, Babylon 5 und... Babylon 5 und Sonnencreme. Ja, und wahrscheinlich noch, wer das liest, ist schwul liest. Dann wird man wahrscheinlich auch noch schwul. Ja, das ist ja Gesetz. Ja. Wir wollten es der Vollständigkeit halber noch erwähnen, ne? Genau. Also, ja, ist ja gesetzmäßig. Steht ja auch in der Verfassung. Ja, ja, ja. Gleich Paragraph 1 Absatz 2. Wer das liest, ist schwul. Genau. Judy, dann würde ich sagen... Kurz vor Schluss. Haben wir irgendwelche famous last words noch? Das war's ja an dieser Stelle schon wieder. Wir wünschen natürlich gutes Gelingen. Haltet euch von Babylon 5 Podcasts fern. Nicht weil die Spur machen, haltet euch einfach insgesamt davon fern. Babylon 5 ist einfach irgendwie sehr, ja. Ja, also Babylon 5 hat den großen Vorteil, dass es nicht komplett von Dune geklaut ist. Naja gut, ich meine, man merkt warum. Also hätte Babylon 5 irgendwas von Dune geklaut, hätte es Qualität. Auch wieder wahr. Nicht mal Bruce Boxleitner war in Dune. Das muss man auch mal so sehen. Ja, was hätte der auch in Dune machen sollen? Keine Ahnung. Als Westernheld agieren? Er hätte einen Sandkorn spielen können, aber selbst dafür hat er nicht genug Charisma. Agent mit Herz. Bruce Boxleitner, der Agent mit Herz. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle war's das. Wir freuen uns natürlich über allerlei Spenden über patreon.com/dieelitepodcast. Dinge, die es auch in der ersten Staffel noch nicht gab. Ja, wir freuen uns über positive Rezensionen. Weitere Dinge, die es in der ersten Staffel noch nicht gab. Doch, positive Rezensionen gab es in der ersten Staffel. Aber was ich immer noch frustrierend finde, ist, dadurch, dass wir Apple Podcasts seitig irgendwann mal rausgeflogen sind aus deren Verteillogik, ja. sind die ganzen guten alten Rezensionen weg, auch die Hassrezensionen. Ja, dann hier der exklusive Aufruf, schreibt bitte Hassrezensionen auf uns, aber trotzdem mit 5 Sternen, danke. Genau, schreibt was Doofes, aber mit 5 Sternen. Ja. Judy, dann lasst euch mal gut gehen und bleibt uns gewogen. In diesem Sinne, adiosa. Ciao, ciao. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.